Erster Jahwe sprach zu mir. Ein Mann schickt seine Frau weg. Sie heiratet einen anderen. Kann er zu ihr zurückkommen? Das Land wird unrein. Du warst mit vielen Männern. Solltest du zu mir zurückkommen? Das sagt Jahwe. Zweite Schau auf die Berge. Wo hast du nicht Böses getan? Du saßt an den Wegen. Du wartetest wie ein Mann in der Wüste. Du hast das Land unrein gemacht. Das war durch dein schlechtes Verhalten. Dritter, es gab keinen Regen. Du wolltest dich nicht schämen. Du hast dich wie eine schlechte Frau gezeigt. Vierter, jetzt rufst du zu mir, mein Vater. Du warst mein Freund in jungen Jahren. Fünfter, wird er immer böse sein? Du sagst das. Aber du tust immer noch Böses. Sechster, Jahwe sprach zu mir in den Tagen von König Josia. Hast du gesehen, was Israel getan hat? Sie hat sich von mir abgewandt. Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum. Dort hat sie schlechte Dinge getan. Siebter, ich dachte, sie wird zu mir zurückkommen. Sie hat viele schlimme Dinge getan. Aber sie kam nicht zurück. Juda, ihre Schwester, sah, dass Juda war auch untreu. Achter, Juda sah, dass ich Israel weggeschickt hatte. Israel war mir untreu gewesen. Ich gab Israel einen Scheidebrief. Aber Juda hatte keine Angst. Juda ging auch hin und tat Böses. Neunter, durch ihr schlechtes Verhalten machte sie das Land unrein. Sie betete Steine und Holz an. Zehnter, Juda, ihre untreue Schwester, kam zurück. Aber sie tat es nicht von Herzen. Sie tat nur so, als ob. Das sagt Jahwe. Elfter, Jahwe sprach zu mir, Israel, die sich abgewandt hat, ist besser als Juda. Juda ist noch untreuer. Zwölfter, geh nach Norden und rufe diese Worte, kehre zurück, Israel. Das sagt Jahwe. Ich werde nicht mehr lange böse auf euch sein. Ich bin gnädig. Ich bin nicht ewig zornig. Dreizehnter, gib nur zu, was du falsch gemacht hast. Du hast dich von Jahwe, deinem Gott, abgewandt. Du bist zu fremden Göttern gegangen. Ihr habt mir nicht gehorcht. Das sagt Jahwe. Vierzehnter, kehrt zurück, ihr Söhne, die sich abgewandt haben. Das sagt Jahwe. Ich bin euer Herr. Ich werde euch aus den Städten holen und nach Zion bringen. Fünfzehnter, ich gebe euch Hirten. Sie werden euch gut führen. Sie werden klug und weise sein. Sechzehnter, in jenen Tagen werdet ihr viele sein im Land. Das sagt Jahwe. Man wird nicht mehr von der Lade Jahwes sprechen. Niemand wird an sie denken. Man wird keine neue machen. Siebzehnter, zu dieser Zeit nennt man Jerusalem Throne Jahwehs. Alle Völker werden sich dort versammeln. Sie kommen wegen des Namens Jahwes. Sie werden nicht mehr ihrem bösen Herzen folgen. Achtzehnter, in jenen Tagen werden Juda und Israel zusammen sein. Sie kommen aus dem Norden. Sie kommen in das Land, das ich euren Vätern gab. 19. Ich dachte, ich will dich wie meine Kinder behandeln. Ich gebe dir ein schönes Land. Es ist das beste Land unter allen Völkern. Ich dachte, ihr werdet mich Vater nennen und mir immer folgen. 20. Aber wie eine Frau ihrem Mann untreu ist, so wart ihr mir untreu, Haus Israel. Das sagt Jahwe. 21. Hört. Auf den Bergen ist lautes Weinen. Die Kinder Israels weinen. Sie sind auf falschen Wegen gegangen. Sie haben Jahwe, ihren Gott, vergessen. 22. Kehrt zurück, ihr Söhne, die sich abgewandt haben. Ich will eure Fehler heilen. Hier sind wir kommen zu dir. Denn du bist Jahwe, unser Gott. 23. Es ist falsch, auf Hügel und Berge zu hören. Nur bei Jahwe, unserem Gott, ist Rettung für Israel. 24. Die Schande hat alles von unseren Vätern zerstört. Das war von unserer Jugend an. Ihre Schafe, Rinder, Söhne und Töchter. 25. Wir wollen uns in unserer Schande hinlegen. Unsere Schande soll uns bedecken. Wir haben gegen Jahwe, unseren Gott, gesündigt. Wir und unsere Väter haben das getan. Wir haben nicht auf Jahwe gehört.